von Opera News als großartig für ihre Darstellung der Pamina im Jahre 2019 gelobt, hat Sopran Hannah Brammer bereits viele der beliebtesten Sopranrollen der Oper gesungen. Zu ihrem Repertoire gehört Nedda in Pagliacci, Violetta in La Traviata, Musetta in La Bohème, Gilda in Rigoletto, Leela in Perlenfischer, Juliette in Romeo und Juliette, Michaela in Carmen und Pamina, wie gesagt, in der Zauberflöte und viele andere. Zu Beginn dieser Saison 2022-23 stand Hannah Brammer bereits auf der Bühne der Sarasota Opera in der Rolle der Carolina in Domenico Cimarosas komischer Oper Il Matrimonio Segreto, The Secret Marriage. Nun im März, wie gesagt, wieder auf der Bühne. Dieses Mal ist es im Palladium Theater in St. Petersburg zusammen mit ihrem Mann, dem Bariton Alexander Boyd, als Don Pizarro. Freuen Sie sich auf Hannah Brammer als Marceline in Beethovens Oper. Ich stelle Ihnen die junge Sopranistin in dieser Sendung vor und Hannah spricht über ihre Leidenschaft für Musik und wie sie dazu kam, zu ihrer großen Liebe. Das ist natürlich auch ein bisschen doppeldeutig, denn ihr Mann ist natürlich vor allem ihre große Liebe. Zu ihm fand sie in Sarasota vor einigen Jahren erst. Hören Sie unser Interview und vorher noch ein bisschen etwas zu Fidelio. Beethovens einzige Oper hat mit ihren Themen Gerechtigkeit, Freiheit und die Kraft des menschlichen Geistes das Publikum weltweit in ihren Bann gezogen. Leonores Ehemann Floristan, ein politischer Rivale des Schurken Don Pizarro, wird zu Unrecht inhaftiert. Entschlossen, ihn zu retten, verkleidet sich Leonore als junger Mann namens Fidelio und nimmt einen Job im Gefängnis an, wodurch sie das Vertrauen des Gefängniswärters Rocco gewinnt. Als bekannt wird, dass ein Regierungsbeamter das Gefängnis besucht, um Gerüchten über Grausamkeiten nachzugehen, beschließt Don Pizarro, Floristan hinzurichten. Wird Leonore ihre Liebe vor dem sicheren Tod retten können? Damit lassen wir Sie stehen, beziehungsweise wir hoffen, dass Sie dann bei unserer Oper und vor allem bei unserer Vorrede zu dieser Oper mit Hannah Brammer mit diesem Interview einen Einblick bekommen und vor allem eine Freude, diese junge Frau auf der Bühne singen zu hören. Und wir hoffen, dass wir Sie dann, wenn Sie bei stpeteopera.org nachschauen, auch mit Karten an einem der drei Tage, 24., 26. und 28. März 2023, dann im Palladium wiedersehen. Und ich habe Ihnen noch Hannas Biografie eingestellt in unserem Blog und ein paar sehr, sehr hübsche Fotos von ihr. Freuen Sie sich jetzt auf das Interview mit Hannah Brammer. Ich bin Susanne Nielsen und wünsche Ihnen viel Freude dabei.